Sonne brennt, ich wache auf, mir die erste Brille auf. Gebe an und Mucke lang, meine Braut hab ich versaut. Mir egal, ich laufe weiter, wenn das stimmt, ich wieder heiter. Sauf, bist du, wir schnappt dir Magdeburg. Sauf, ist mein, wir schnappt dir Hautgut rein. Sauf, bist du, wir schnappt dir Magdeburg. Sauf, ist mein, wir schnappt dir Hautgut rein. Klingel, ich mach kurz auf, dreh mich wieder auf den Bauch. Klingel aus und schreien an, mir ist der Chef echt am Brand. Wieder nur der eine Weg, Pulle auf und aufgelegt. Sauf, ist gut, Bier schnappt dir Macht im Blut. Sauf, ist fein, Bier schnappt dir auch gut rein. Sauf, ist gut, Bier schnappt dir Macht im Blut. Sauf, ist fein, Bier schnappt dir auch gut rein. Nächsten Morgen komm nach Haus, hole meinen Brügel rauf. Porno an und losgewichst, heute geht es gar nicht weg. Ich verzweifle so ein Scheiß, schrubbel bis die Frau reicht. Das tut weh, gar nicht schick, doch da kenn ich einen Trick. Sauf, ist gut, Bier schnappt ihr, macht mir Mut. Sauf, ist fein, Bier schnappt ihr, haut gut rein. Sauf, ist gut, Bier schnappt ihr, macht mir Mut. Sauf, ist fein, Bier schnappt ihr, haut gut rein. Voll mit Sauffeln losgefahren, aufs Konzert voll abgefahren. Ich sorg dabei Dreierkorn, sauf ich für die ganze Horde. Also schnell ein Bier bestellt, weil die Bedingung der Pegel hält. Sauf, ist gut, Bier schnappt ihr, macht mir Mut. Sauf, ist fein, Bier schnappt ihr, haut gut rein. Sauf, ist gut, Bier schnappt ihr, macht mir Mut. Sauf, ist fein, Bier schnappt ihr, haut gut rein. Drei Akkorde beim nächsten Mal, war man wieder voll die Qual. Tausend in der Konze liegen, mit die Ohren zu lang geblieben. Leberblatt und Nierenstein, aber saufen muss man sein.